кажется, что я утратил счет времени. Так тяжко считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды. Дни, за которыми не поспевают мои старые земные часы и останавливаются на ходу прежде, чем солнце взойдет в зенит. Только сердце мое отмечает биением каждую частицу суток. Когда я спрашиваю его, который час, оно неизменно отвечает, что это час неутолимой тоски. А ежели я спрошу, сколько таких часов протекло, оно отвечает лишь «слишком много, слишком много». Willkommen, liebe Zuschauer in der Reich der Stimmen. Gerne begrüßen wir unseren Gästen und hoffen, dass das Thema der heutigen Diskussion euch interessieren wird. Uns ist bekannt, dass Wissenschaftler bahnbrechende Entdeckungen gemacht haben, indem sie die Welt der Lehre eröffnet haben und Botschaften aus dieser Welt entziffern konnten, die mit Hilfe von mächtigen Geräten registriert wurden. Es kam ganz unerwartet, dass zwecks des vollen Verständnisses von Inhalt der Botschaften Physiker gezwungen wurden, an den Vertretern von der Physik entfernten Fächer wie Kulturwissenschaft, Philosophie, Kunstwissenschaft und Psychologie sich zu wenden. Und heute sprechen wir darüber.